Wir sehen, es gibt gar gewichtige Gründe für das gegenseitige, pflichtgemäße Bespitzeln, und der Orden ist durchaus nicht dumm, wenn er es anwendet, obwohl die rasch erlernte Verstellungskunst sehr bald die Spionage ergebnislos macht. Ja, der Orden erkennt an der steten Erfolglosigkeit der Überspitzelung eines Jesuiten dessen Tüchtigkeit. Der ergebnislos Bespitzelte kann in der Kartothek 3 Sternchen bekommen. So hat der Orden durch dieses System zu allem anderen noch die sicherste Auslese für seine Beförderungslisten, eine Auslese, die durch die Bereitwilligkeit und den Eifer zum häufigen feigen Verrat durch Denunzieren sinnvoll ergänzt wird. Wie warm wird der feige Angeber belohnt, wie warm wird ihm immer wieder versichert, er werde niemals genannt werden und möge in seinem Eifer wachsen, da dies ein großes Verdienst sei. Hierdurch werden vom ersten Tage ab die stolzesten, offensten, ehrlichsten, kameradschaftlichsten Naturen jener Gruppe zugeordnet, die höchstwahrscheinlich für immer nur gehorchende, uneingeweihte, niemals eingeweihte und befehlende sein werden. Die Spionage aller gegen alle ist also erfreulich seelenzerstörend, die Tüchtigkeit für den Orden fördernd und endlich willkommene, sichere Auslese der Tauglichsten. Friert euch nicht in dieser Leichenhalle Loyolas, aus der das göttliche Vertrauen der Menschen zueinander, das ihr Leben durchsonnt und adelt, für immer verbannt ist, nie mehr in einer Offenheit und Ehrlichkeit einen Augenblick aufleben darf? Friert euch nicht in diesem schwarzen Zwinger, in dem Verstellung heilige Pflicht und feiger Verrat verantwortungsvolle Aufgabe ist? Trotz all der grauenvollen Verbrechen, der Morde, die die schwarze Schar in allen Jahrhunderten an Abertausenden von Ketzern begangen hat, wird tiefes Mitgefühl wach mit dem langsam seelisch absterbenden, noch unschuldigen Knaben, die tagtäglich durch den Sumpf steten Umlauerns und feigen Verrats warten müssen, um irgendwann darin zu ersticken. Die Spionage ergibt, wie wir sahen, recht wenig für die Erforschung der Seele des Novizen. Hierfür kennt der Orden ein anderes Mittel, die Gewissensrechenschaft, die außer der Ohrenbeichte während des ganzen 2-jährigen Noviziates einmal in der Woche und außerdem halbjährlich dem Visitator gegenüber statthaben muss. Später werden die Gewissensrechenschaften etwas seltener, können dies auch wegen ihrer eigenartigen Wirkung auf die dressierte Seele. Die Gewissensrechenschaft wird, um der erhöhten seelenmörderischen Wirkung willen, einem vom Orden bestimmten, beileibe nicht etwa selbst gewählten lebenden Leichnam abgegeben. Sie muss aus dem gleichen Grunde auch am befohlenen Tage und zu befohlener Stunde statthaben, beileibe nicht etwa dann, wenn der Zögling zu dieser Tortur in der geeignetsten Stimmung ist. Sie umfasst nach dem Gebote des Jesuitengenerals Aquaviva, Zitat, die Fehler, die Sünden, die Tugenden, guten Werke, Neigungen, Wünsche, Absichten, Bestrebungen, Worte, Handlungen und Gedanken. Zitat Ende. Diese Punkte beweisen schon, dass die Gewissensrechenschaft einen ganz anderen Sinn hat als die Ohrenbeichte. Sie hat eine fatale Ähnlichkeit mit einem seelischen Steckbrief und ist auch nichts anderes. Sie wandert in die große Ordenskartothek und gibt der Leitung stets die Möglichkeit, bis in die letzten Einzelheiten die unsrigen zu kennen und sie an rechter Stelle einzusetzen. So stand zum Beispiel in dem Buche dieser Ordenssteckbriefe über einen Novizen, Zitat, er zweifelt an den plumpen Wundern, ist also nur unter Gebildeten zu verwerten und wenn zur Gewinnung der aufgeklärten Sarkasmus über den Wunderglauben nützlich ist. Zitat Ende. Ein 14-jähriges Kind ist noch zu solcher Ausräumung der Seele zu gewinnen, und solange der Novize noch nicht ahnt, dass und wozu seine Geständnisse verwertet werden und in dem Glauben lebt, es herrsche auch ihnen gegenüber das Beichtgeheimnis, wäre der Schaden, der in seiner Seele durch dieses häufige, schamlose Ausräumen der letzten Seelenregungen angerichtet wird, noch nicht so groß. Aber er soll Leichnam werden, und so muss er ernster geschädigt werden. Es ist eine der grausigsten Einrichtungen des Ordens, dass er dem Novizen ruhig mitteilt, was das Schicksal seiner Geständnisse ist. Man sagt ihm, dass alles an die Oberen weitergegeben wird. Dieses solle eine absichtliche Prüfung seiner restlosen Hingabe an den Orden sein. Er müsse nun erst recht von Herzen gerne jede letzte Seelenregung dem Orden offenbaren. Seine Seele solle so offen stehen wie der Schrank in dem Zimmer. Findet sich der Zögling hierzu bereit, so hat er durch diese Ehrfurchtlosigkeit seiner eigenen Seele gegenüber, durch diese rücksichtslose und schamlose Preisgabe seines Seeleninneren an den Orden wieder ein gut Stück Selbstmord der Seele verübt. Er ist nun wieder um einen Gutteil würdiger, in der Leichenhalle Loyolas zu wohnen. Es ist wichtig, dass schon bei dem 14-jährigen Knaben mit dieser schauervollen Sitte begonnen wird. Nur ein Kind kann sich daran gewöhnen. Jeder, der von diesem Schicksal verschont ist, möchte nicht über dieses Entsetzliche hinweglesen, sondern sich gut vorstellen, er müsse wöchentlich allen Seeleninhalt, selbst seine heiligsten, keuschesten Gedanken und Erlebnisse, genauso wie alle Nebensächlichkeiten vor einem Menschen auspacken mit dem Wissen, dass er die Geständnisse weitergibt. Der Novize ist mit jeder neuen Gewissensrechenschaft mehr ein Gegenstand des Ordens geworden, ein Buch mit genauem Inhaltsverzeichnis. Der Orden holt dies Buch vom Bücherbrett und schlägt es auf, um es zu verwerten, so oft es ihm nur passt. So lässt also der Novize den Orden beliebig im Innersten seiner Seele herumtasten und greifen und ist wie ein Haus, an dem man die Außenwände niedergerissen hat. Nun steht das Innere des Hauses offen vor den Augen anderer. Da die Gewissensrechenschaft auch die ganze Vergangenheit umfasst, bleibt noch nicht einmal ein einziger kleiner Raum im Erdgeschoss, der noch seine Außenwand hätte. Armes Haus, es ist leicht einzusehen, wie rasch die Einrichtung deiner Zimmer verwittert und völlig verfällt, wie bald es in der jungen Seele still und stiller wird, jedes seelische Eigenleben gänzlich aufhört. Die Stunde der Wiedergeburt im Herrn naht heran.